Kundgabe 5397. Empfangen durch Bertha Dudder am 22.05.1952. Ernster Mahnruf. Euch bleibt keine lange Zeit mehr. Immer wieder muss ich euch das sagen, denn ihr nehmt meine Worte nicht ernst. Ihr steht mitten in der Welt und könnet es nicht glauben, dass alles, was um euch ist, einmal aufhört zu sein und dass nur das bleibt, was unvergänglich ist. Eure Seele. Immer wieder will ich euch ermahnen, euch ernstlich die Lage eurer Seele dann vorzustellen. Immer wieder will ich euch warnen, all euer Sinnen und Trachten zu richten auf den Gewinn irdischer Güter, auf Verbesserung eurer irdischen Lage. Es ist alles vergebliches Bemühen, denn nichts davon wird euch bleiben, so eure Zeit gekommen ist. Die Zeit, da ihr entweder abgerufen werdet oder die Auflösung alles dessen vor sich geht, was euch umgibt. Glaubet es doch, dass ihr eure Kraft unnütz gebrauchet, dass ihr schaffet für ein Nichts, dass es nur ein vorübergehender Wohlstand ist, der euch vielleicht noch einige leichte Lebenstage bereitet, aber für die Seele nachteilig ist, wenn ihr nicht ihrer zuerst gedenket und eifrig seid, geistige Güter zu gewinnen. Wohl könnet ihr auch irdisch im Wohlleben sein, wenn ihr eure irdischen Güter recht gebrauchet, wenn ihr austeilet, wo Armut und Not ist, wenn ihr segensreich eure Güter verwaltet, wenn ihr sie betrachtet als von mir empfangen und euren Dank abstattet in der Weise, dass ihr tätige Nächstenliebe übet, dass ihr Not lindert irdisch und auch geistig, indem ihr den Mitmenschen zum Beispiel lebet und auch sie zu einem Liebeleben anreget. Dann wird der irdische Reichtum gute Folgen nach sich ziehen. Dann braucht eure Seele nicht zu darben. Dann gedenket ihr zuerst eurer Seele und brauchet das Kommende nicht zu fürchten. Wehe aber denen, die nur das körperliche Leben beachten. Es wird ihnen genommen werden, und entsetzlich schwer werden sie ihre Armut empfinden im jenseitigen Reich. Glaubet es, dass ihr vor großen Ereignissen steht. Glaubet es, dass euch nur noch kurze Frist gewährt ist. Erringet euch noch geistige Güter, bevor es zu spät ist. Alles, was ihr euch irdisch erringet, geht euch verloren. Sorget, dass ihr unverlierbare Güter besitzet. Ich ermahne euch ernstlich, auf dass ihr nicht sagen sollet, nicht in Kenntnis gesetzt worden zu sein von dem, was euch unwiderruflich beschieden ist. Meinen Rat und meine Warnung sollet ihr nicht in den Wind schlagen. Es sind meine Lieberufe, die euch vor einem entsetzlichen Los bewahren wollen, die euch durch Menschenmund zugehen und die ich wiederholen werde in anderer Form für die Erdenkinder, die nicht hören und glauben wollen. Mein Mahn- und Warnruf ertönet sehr bald mit einer Stärke, dass ihr erbeben werdet. Durch die Naturgewalten will ich noch einmal zu euch sprechen und euch wieder aus der Höhe zurufen. Wachet auf, ihr Schläfer. Ermannet euch, ihr Schwachen. Suchet nicht der Welt Lust und alles, was vergänglich ist. Suchet mein Reich zu gewinnen und gedenket eures eigentlichen Ichs. Gedenket eurer Seele, der ihr selbst das Los bereitet in der Ewigkeit. Und noch einmal sage ich es euch, diesem letzten Mahnruf aus der Höhe folget nach kurzer Zeit das letzte Gericht, die Auflösung der Erde und das Ende für alles, was auf ihr lebt. Und darum seid ihr Menschen in so großer Not, weil ihr nicht erkennet und glauben wollet, dass für euch das Ende gekommen ist, ansonsten ihr euch noch vorbereiten und die Welt mit ihren Gütern nicht mehr beachten würdet. Die Zeit ist um, die ich euch zugebilligt habe. Und bis zuletzt suche ich noch Seelen zu retten und meine Liebe rufet unausgesetzt die Menschen zur Besinnung, zur Buße und Umkehr auf. Denn ich will nicht, dass sie verloren gehen. Ich will nur, dass sie selig werden. Amen.